Du kommst in diese Welt und musst bald wieder gehen. Glücklich wirst du nur dann, wenn du Jesus gesehen. Durch die Nebel der Nacht suche Christus allein. Nur bei ihm kann dein Herz angst- und sorgenfrei sein. Er allein, glaub es doch, kann dir öffnen die Sicht, Gott, den Vater zu sehen. Jesus Christus schenkt Licht durch die Nebel der Nacht. Suche Christus allein, nur bei ihm kann dein Herz angst- und sorgenfrei sein. Ohne ihn herrscht der Tod, Angst, Verzweiflung und Not. Er schenkt Leben und Sinn, wahre Freiheit in Gott. Durch die Nebel der Nacht suche Christus allein. Nur bei ihm kann dein Herz angst- und sorgenfrei sein. Ohne Christus, den Herrn, ist es trostlos und leer. Seine Liebe macht froh, sie ist tief wie das Meer. Durch die Nebel der Nacht suche Christus allein. Nur bei ihm kann dein Herz angst- und sorgenfrei sein.